WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind ein bisschen früher sogar heute, als ich gestern angekündigt habe, umso schöner. Ich freue mich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt Glück im Unglück. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, denen ein großes Unglück widerfahren ist und dann hat sich das Blatt aber gewendet, vielleicht durch einen glücklichen Zufall oder vielleicht hat das Unglück auch ein bestimmtes Glück nach sich gezogen. Also erzählt mir von eurem großen Unglück und daraus ist dann ein Glück entstanden oder ihr hattet Glück in diesem großen Unglück. Ich bin sehr gespannt auf eure Geschichten. Telefonnummer 0800 220 50 50 ab oder domian@wdr.de und bitte vergesst nicht, wenn ihr mailt, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. So, jetzt bin ich gespannt auf Tim. Tim ist 21. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Domian. Hallo, Tim. Glück im Unglück. Genau, bei mir war das so, ich bin als schwerbehinderter Mensch geboren worden, mit der Aussicht, nur bis zu meinem dritten Lebensjahr zu leben. Ach, was für eine Behinderung. Mit was für einer Behinderung bist du geboren? Das sind diverse Behinderungen. Grob gesagt ist es erstmal eine schräge Gesichts- und Schädelspaltung. Mhm. Eine schräge Gesichts- und Schädelspaltung? Genau. Wie hat man sich das genau vorzustellen? Das heißt, ich habe erstmal äußerlich mehrere Missbildungen, vor allem im Gesichtsbereich. Also das Gesicht ist nach üblichen Gesichtspunkten schief? Genau, und entstellt. Also ja. Mir fehlt auch ein Stück von der Nase. Mein eines Auge war bei meiner Geburt leicht nach oben rechts verletzt. Ich hatte Hautanhängsel und so weiter und so fort. Mhm. Und das Schlimme daran, an der Gesicht- und Schädelspaltung war, dass mein Gehirn keinen Platz mehr hätte im Laufe des Entwicklung meines Lebens. Ach so, und dass ich dann somit eigentlich mit 3 Jahren gestorben wäre. Ja, so war die Prognose. Und heute bin ich 21 Jahre alt. Da. Du bist ein bisschen älter als 3 Jahre jetzt. Genau, ja. Und, das heißt, in dem Unglück großes Glück, dass du noch leben kannst. Genau. Ja. Wie lebst du? Heute lebe ich mittlerweile ziemlich gut. Damals war das dann so, dass es auch hieß, also ich werde auch nie sprechen, nie laufen, nie zur Schule gehen können. Ich hatte damals dann das Glück, dass meine Eltern einen Fernsehbeitrag gesehen haben über ein Ärzteteam in München, die sich auf schwierige Fälle im Gesicht- und Schädelbereich spezialisiert hatten. Und die sind dann mit mir dahin gefahren und es fiel an der Satz, ja, wir können ihren Sohn helfen. Das heißt, du wurdest operiert? Genau, insgesamt bis heute 28 Mal. 28 Mal am Kopf und im Kopf operiert worden? Genau, und vor allem auch im Gesichtsbereich. Also die meisten Operationen waren dann nachträglich kosmetisch. Bezieht sich diese Behinderung ausschließlich auf den Kopfbereich oder auch auf den Körper? Na, am Körper habe ich ein bisschen andere Krankheiten, das ist keine Behinderung. Also ich habe zum Beispiel eine Verkrümmung der Wirbelsäule noch dazu. Das sind zusätzliche Dinge, die auch noch aufgetreten sind, die mit dieser Grundbehinderung nichts zu tun haben. Genau. Nochmal zu den Operationen am Kopf. Kannst du das beschreiben, was man da genau und wie man das operiert hat? Ja, also zum Beispiel die wichtigste Operation war ja, dass man meinen Gehirnschädel sozusagen verbreitet, um einfach Platz zu schaffen für das Gehirn, das sich ja im Laufe des Lebens entwickelt und vergrößert. Und da hat man das so gemacht, dass man den aufgesägt hat von einem Ohr bis zum anderen Ohr und in diese Lücke dann künstlichen Knochenmatrix eingesetzt hat. Man hat die ganze Schädeldecke quasi abgenommen? Nee, nicht abgenommen, also auseinandergesägt und dann in die Lücke künstlichen Knochen reingefüllt. Da warst du wie alt? Ungefähr 3 Jahre oder jünger? Nee, da war ich schon anderthalb. Anderthalb, ja. Genau. Ja. Und danach folgten dann noch 27 Operationen am Kopf. Genau. Ja, waren die alle so dramatisch? Nee, nicht alle. Zum Glück nicht alle. Was machst denn du heute? Bist du beruflich aktiv oder studierst du noch oder was machst du? Ja, also trotz der Diagnose der Ärzte bin ich ganz normal zur Grundschule gegangen, habe dann Abitur gemacht, bin dann 700 Kilometer weit weg nach Hamburg gezogen, habe dort ein freiwilliges soziales Jahr in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung absolviert und seit September mache ich jetzt eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Das heißt, ich arbeite auf einer Wohngruppe, ja, wo ich mich um schwerst mehrfach behinderte Menschen kümmere. Das ist ja toll. Das ist richtig toll, ja. Das ist wirklich toll. Respekt, Respekt, Respekt. Danke. Das ist ja super. Wie kommt es, Tim, dass es dich, wo du selbst eine so schwere Behinderung hast, dass es dich dann auch noch in diesem Bereich dann gezogen hat, beruflich? Naja, ich habe mal durch den Ferienjob, den ich mit 16 gemacht habe, wo ich auch behinderte Menschen betreut habe, einfach gemerkt, dass ich mich durch meine eigene Situation besonders gut in diese Leute hinein versetzen kann. Das stimmt, ja, das stimmt wirklich. Und die nehmen dich wahrscheinlich viel ernster als andere, die keine Behinderung haben. Ja, doch schon, aber man muss auch aufpassen, weil sie dann manchmal auch ein bisschen auf diese Freundesebene abdriften, aber... Ist es denn andererseits auch so, dass du dort eher respektiert wirst als, ich sag mal, in einem normalen Umfeld? Nee, das war gar nicht so. Also ich sehe wirklich äußerlich wirklich abnormal aus, um es mal unmenschlich auszudrücken. Ich war doch in der Öffentlichkeit jetzt öfter mal regelrecht beleidigt und ja. Ja, deswegen dachte ich, dass du dann, wenn du im Behindertenbereich arbeitest, dass du da eher akzeptiert wirst. Nee, also eigentlich gleich. Ich habe auch wirklich einen privaten, riesigen Freundeskreis. Ich habe so super tolle, mega tolle Freunde, wo ich echt froh darüber bin. Das ist ja auch toll. Es gibt sicher Menschen, die aufgrund so einer Behinderung, wie du sie beschreibst, wenn du sagst, ich sehe gruselig aus, die sich dann zurückziehen und sich einigeln. Wie erklärst du das, dass du so offensiv bist und so nach außen gehst? Naja, ich habe, denke ich, von Kindesbeinen an schon dieses Selbstbewusstsein, diesen Mut gebraucht, um überhaupt durchzukommen, zu leben. Man hat ja von Anfang an, von Geburt an, einen Überlebenswillen. Und ich glaube, der verstärkt sich dann, umso mehr man aufgeladen bekommt an Belastungen als Kind. Ist es dir denn auch schon widerfahren, dass du so richtig üble Diskriminierungen erleben musstest? Ja, durchaus. Ziemlich oft sogar, ja. Was machen die Leute dann oder was sagen die Leute? Ja, es geht von simplen Beleidigungen wie zum Beispiel Missgeburt bis hin schon, dass Leute mich angespuckt haben. Also es war schon fast alles dabei. Wie, dann gehst du auf der Straße und dann spucken dich Leute an? Dann spucken mich Leute an, ja. Das ist unfassbar. Es war zum Glück jetzt nur eine, aber das war schon hart. Ja, ich meine, das ist genauso schlimm, als wenn man dann zu dir sagt, du Missgeburt. Die gehen an dir vorbei und sagen einfach, hey, du Missgeburt. Nur die gucken erstmal eine ganze Langeweile, je nachdem, wenn Freunde dabei sind, lachen sie untereinander und dann gehen sie vorbei und dann fällt halt schon ein Wort, ne? Hast du die Kraft, darauf zu reagieren? Wenn ich alleine bin, schon. Wenn Freunde oder Familie dabei sind, dann halte ich mich da zurück und schäme mich ein bisschen, weil ich dann irgendwie immer, weil ich dann irgendwie immer denke, oh Gott, meine armen Freunde, die müssen das jetzt mit ertragen, sozusagen. Ach so. Das ist aber sehr nett von dir, dass du dich dann für, dass du dir Sorgen um deine Freunde machst. Wenn du denn dann alleine bist, was sagst du denn dann, wenn sowas Krasses zu dir gerufen wird oder gesprochen wird oder gespuckt wird? Ja, also die beste Frage ist dann immer, welche Schulbildung die Leute haben. Meistens ist es dann schon eher Hauptschule oder sowas. Und dann natürlich, ich habe Abitur. Ja. Wobei du natürlich dann auch Gefahr läufst, dass es dann vielleicht noch mehr eskaliert, wenn man da etwas gegen sagt, oder? Habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber könnte, denke ich, durchaus sein, ja. Wie ist das? Du bist 21 Jahre alt, bist ein junger Kerl. Wie sieht das, welche Probleme gibt es wegen der Behinderung mit der Liebe? Mit der Liebe? Eigentlich nicht so sonderlich groß. Ich hatte auch mal Beziehungen gehabt, aber die Traumfrau habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ich bin auch relativ anspruchsvoll, was das Charakterliche angeht. Ja. Ja. Könntest du dich auch in eine Frau verlieben, die ebenfalls eine Behinderung hat? Da hätte ich keine Probleme, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du schon etwas vorsichtiger bist und vielleicht auch dich wiederum auch ein bisschen schämst, auf Frauen zuzugehen, aus Angst, wie die reagieren könnten. Ist die Einschätzung richtig? Nee, gar nicht. Es sind sogar also echt viele erstmal abgeschreckt, weil ich so offen bin. Mhm. Also die sind das anscheinend von ach so. Menschen, die anders sind, gar nicht gewohnt, dass die dann so offen sind. Mensch, ich bin ganz begeistert von dir. Ich hatte nämlich gerade in Erinnerung, ich hatte als Jugendlicher ganz schlimme Akne, habe ich schon mal hier erzählt. Und da habe ich mich wirklich immer geschämt, auf Leuten, auf Mädels damals zuzugehen, weil ich dachte, die finden mich wahrscheinlich ganz eklig, wenn ich mit meinen dicken Plustern da saß. Und ich habe mich dann eher zurückgezogen, gerade was so diese ganzen Liebesgeschichten anbelangt. Da bist du ganz anders, du bist offensiv. Naja, man sagt ja, Angriff ist die beste Verteidigung. Natürlich, ja, wenn man das kann, ist das natürlich goldrichtig. Jetzt hast du 28 Operationen hinter dir, hast das große Glück, leben zu dürfen, obwohl man dir den Tod schon mit 3 Jahren vorausgesagt hat. Musst du jetzt nochmal operiert werden oder ist die ganze Sache jetzt damit vom Tisch? Also ich könnte noch ein paar kosmetische Operationen machen, aber sag ich dir ganz ehrlich, also ich habe jetzt keinen Bock, ich möchte jetzt leben. Es reicht jetzt, ja. Also medizinisch brauchst du es nicht mehr. Nee. Wenn, dann sind das nur noch Schönheitsoperationen, genau, und so ein bisschen. Ja. Was sind so deine Pläne für die nächste Zeit, so die nächsten 10 Jahre, Tim? Na, ich möchte meine Ausbildung fertig machen und dann wahrscheinlich in die soziale Wirtschaft gehen. Ja. Und erstmal einen guten Job machen und Spaß und Befriedigung daran finden. Und wenn sich dann noch irgendwie eine nette Frau findet, dann wäre es natürlich noch perfekt. Und dann natürlich die passende Familie sich daraus bildet, dann wäre es perfekt. Ein gutes Stichwort. Wenn du eine Frau findest und ihr wollt Kinder, wäre das vererbbar, was du hast? Nee, meine Eltern waren bei den Humangenetikern und von der genetischen Seite ist da alles in Ordnung. Es kommt auch nicht von den Genen. Man kann es sich nicht erklären, woher es kommt. Also ein Arzt hat mal gemeint, eine Laune der Natur. Weg, ja. Ah ja, okay, dann braucht man sich für den Nachwuchs dann keine Sorgen machen. Nee. Tim, ich freue mich, dass du angerufen hast. Bist ein toller Typ, sehr vorbildlich, finde ich, ganz toll. Danke. Hab großen Respekt vor dir und viel, viel Glück und viel Erfolg, aber ich mache mir keine Sorgen bei dir. Das wird schon gut laufen und gut werden. Ich denke auch, ja. Alles Gute, vielen Dank. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema Glück im Unglück. Ich möchte gerne mit euch reden darüber, wann ihr mal ein großes Unglück erlebt habt, aber sich dann doch eine glückliche Fügung ergeben hat und ihr sagt, mein Gott, da hatte ich richtig Glück im Unglück. 0800 220 50 50. Hier ist Martin. Martin ist 46. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Martin. Ja, erzähl uns mal von deinem Glück im Unglück. Ja, mein Glück ist das Glück des halbvollen Glases. Also eine etwas andere Interpretation als so, wie du sie gerade angesprochen hast. Bei mir hat sich das Glück also nicht per se, das Unglück nicht per se in ein Glück gewandelt, sondern ich habe eigentlich ja das Wesentliche des Lebensglücks gefunden. Ist mir erst dadurch bewusst geworden, dass ich wirklich eine sehr lange, eigentlich bis heute andauernde Unglücksphase hinter mich gebracht habe. Mhm. Und zwar hat sich vor 5 Jahren meine Frau von mir getrennt. Das ist erstmal nichts Besonderes. Das erleben ja viele Menschen, dass irgendwann mal eine Ehe kaputt geht. Ich habe 3 Kinder. Ja. Und eines dieser 3 Kinder ist behindert. Mein Sohn ist Autist. Mhm. Und der ist mit dieser Trennungssituation extrem schlecht zurechtgekommen. Mhm. Und hat durch entsprechend sehr auffälliges Verhalten quasi auch darum gekämpft, dass er seinen Vater nicht ganz verliert. Mhm. Ich habe also in den letzten 5 Jahren über 13 Gerichtsverfahren hinter mich gebracht, die mich ein Vermögen gekostet haben, um meine Kinder regelmäßig wenigstens sehen zu können. Und das ist jetzt der Fall, du kannst sie sehen. Ich kann sie sehen, das habe ich erreicht, aber was ganz entscheidend war, mein Sohn stand dann kurz vor der Heimeinweisung, weil er mit der Situation so überfordert war und auch meine Frau damit überfordert war. Und daraufhin habe ich meinen Managerjob wirklich an den Nagel gehängt, bin auf Teilzeit gegangen, habe also einen wesentlich schlechter bezahlten Job angenommen und 3 Jahre lang mich als alleinerziehender Vater um meinen Sohn gekümmert. Und habe da etwas gefunden, was ich vorher in meinem Leben in dieser klassischen Arbeitsteilung, der Mann geht arbeiten, bringt die Mörderkohle nach Hause, die Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder, so nicht wahrgenommen habe. Kannst also auf einmal stand... Kannst du das mal formulieren? Kannst du das mal formulieren, was das Wertvolle daran ist, was du jetzt da erkannt hast und erlebt hast? Also ich sag's mal mit einem Satz: Geld, Status, Erfolg, Ansehen, das ist mir alles völlig egal. Geworden. Also ich war nie besonders statusgeil oder habe auch nie dicke Autos gefahren, obwohl ich es mir gut hätte erlauben können. Mhm. Aber ich habe eher Karriere gemacht, weil ich mir selber was beweisen wollte. Mhm. Also ein ehrgeiziger Typ? Ein sehr ehrgeiziger Typ, aber nicht um Geld und Ansehen. Aber so für mich war das wichtig, dass ich für mich beweise, ich kann es und ich kann was erreichen. Und als ich dann gemerkt habe, Mensch, mein Sohn geht vor die Hunde und ich mich dann wirklich vor allem um ihn gekümmert habe und jeden Abend das Leuchtende in seinen Augen zu sehen und mit ihm Fortschritte zu machen von Tag zu Tag. Und wahrscheinlich sein Glück zu erleben, dass er bei dir sein kann und dass du dich so um ihn kümmerst, das macht ihn ja glücklich und das hast du erlebt. So ist es. Mhm. Und das kannst du mit keiner Karriere aufwiegen. Das ist, da ist auf einmal Karriere und alles drum und dran völlig unwichtig, weil du auf einmal siehst, und das ist ja das, was auch Manager ganz oft eben im Alltag nicht erleben, du gehst jeden Morgen ins Büro, du arbeitest 12 Stunden, ja, du kriegst schönes Geld, aber am Ende des Tages bist du ja oft relativ frustriert, weil du auch nicht jeden Tag da tolle Erfolgserlebnisse mit nach Hause bringst. Du bist frustriert und sehr erschöpft. Sehr erschöpft und deine Erfolge, die, wenn überhaupt, dann wirken die sich eher sehr, sehr langfristig aus und dann sind sie in der Regel auch dann die Erfolge von anderen. Und da kommst du mittags nach Hause, gehst mit deinem Sohn auf den Fußballplatz und erlebst bei schönstem Sonnenschein oder auch mal bei Regen einfach, dass du mit diesem Kind wertvollste Zeit erlebst. Mhm. Du bringst ihm Rechnen, Lesen, Schreiben bei. Ich habe mit ihm angefangen, Schlagzeug zu spielen. Mhm. Also das sind einfach wertvolle Zeiten, die mir kein Mensch mehr nehmen kann und führt natürlich auch zu einer Verbindung zu deinem Kind, die du eben als normaler Vater so nicht hast. Also du es ist ein Halbtagsjob, den du hast jetzt im Moment? Der hat so tolle Fortschritte gemacht, dass ich irgendwann auch nach entsprechender Beratung dann guten Gewissens sagen konnte, man kann ihn jetzt auch wieder zu seinen Geschwistern, zu seiner Mutter zurückgeben. Mhm. Das läuft auch einigermaßen gut und bin gerade jetzt in der beruflichen Neuorientierung und versuche halt wieder Anschluss zu finden. Ach so, die Phase ist vorbei. Die Phase ist vorbei. Ja. Ja, also das waren 3 ganz, ganz wichtige Jahre für ihn, aber auch für mich. Bist du ganz sicher, dass es gut ist, wenn er jetzt wieder zu der Mutter zurückgeht? Sagen wir so, das wird man erst am Ende wissen. Aber es war mit Sicherheit erstmal jetzt auch ein Versuch wert. Mhm. Er hat sich irgendwann auch gewünscht, wieder zurückzugehen. Mhm. Ist natürlich klar, so ein Kind will ja eigentlich in einer heilen Welt leben und beides haben, Mutter und Vater und Geschwister. Mhm. Und das ist immer ein sehr, sehr schwieriger Abwägungsprozess, was jetzt sozusagen überwiegt. Wie alt ist er jetzt? Der ist jetzt 12. Mhm. Und ich habe mich dann letzten Endes dann auch dazu durchgerungen, dann auch seinem Verlangen nach seinen Geschwistern und seiner Mutter dann auch nachzugeben, auch wenn von vornherein da natürlich ein Restrisiko besteht, ob das dann wirklich da so gut geht. Du hast eine besondere Zeit erlebt. Heißt das, dass du jetzt wieder so richtig in deinen alten Berufsmodus zurückkehren wirst und willst? Also, ich sag's mal so, ich sehe meine Kinder jetzt alle 2 Wochen am Wochenende. Mhm. Meine Tochter einmal am Nachmittag, auch unter der Woche. Und da bleibt natürlich jetzt viel Zeit auch übrig. Mhm. Und wenn du mal eine Zeit hattest, wo du ganz extrem viel gearbeitet hast oder danach dich ganz extrem um dein Kind gekümmert hast und danach sozusagen wieder mehr Freizeit hast, dann willst du natürlich auch da wieder irgendwo anschließen. Also ja, ich werde die Phase der Teilzeit beenden und wieder auf Vollzeit gehen. Aber ich werde zum Beispiel, also die Jahre fehlen mir einfach auch in dem Karriereanschluss. Mhm. Nur ich frage dich gerade, wenn man so ein, das war ja so ein kleiner Ausstieg, den du da gemacht hast. Drei Jahre sind groß. Ja, okay. Ich meine es klein insofern, dass du hast ja noch gearbeitet. Manche steigen ja ganz aus und machen gar nichts mehr, wenn sie sich finanziell das erlauben können. Das stimmt. Kann man, du hast ja jetzt auch eine ganz andere Wertigkeit des Lebens kennengelernt und geschnuppert und erfahren. Ja. Kann man dann in diesen Karrierewahnsinn wieder so zurückkehren, in dem man vorher war? Mit vollem Bewusstsein und mit vollem Elan auch? Oder steht man da neben sich und denkt, nee, das ist es nicht, was ich hier wieder mache? Also ich sage mal, man kann nicht genauso oberflächlich zurückkehren. Man bleibt natürlich ein Mensch, der, ich sag mal, dem wahren und realen Leben viel näher gekommen ist. Ich will so keinem Managerkollegen zu nahe treten, aber viele haben ja wirklich den Bezug auch zum realen Leben auch ihrer Mitarbeiter irgendwo verloren und haben auch gar kein Gefühl mehr, was es bedeutet, wenn du dir dreimal überlegst, ob du jetzt die Fertigpizza mitnimmst oder ob du dich zu Hause hinstellst und mal selber eine machst, weil das unter anderem auch billiger ist. Also wenn du den Markt wirklich zweimal umdrehen musst oder den Euro, dann hast du eine andere Perspektive. Und ich würde das aber auch als Bereicherung sehen. Vielleicht ist das auch gut, wenn du das mit in den Beruf reinnimmst. Das sind ja auch Qualitäten, die sie vielleicht im Beruf dann niederschlagen können. Ganz genau. Ja. Ich merke also auch, dass ich mittlerweile viele Dinge nicht mehr ganz so aufregend finde. Mhm. Also ich sage es mal an der Zahl. Früher habe ich mich über einen Geschäftsvorfall aufgeregt, wenn 100.000 Euro durch den Kamin gegangen sind. Mhm. Heute rege ich mich erst auf, wenn dann eine Million vorsteht. Einfach um mal die Bedeutung klar zu machen. Früher konnte sich jeden zweiten Tag über irgendwas aufregen, was schiefgegangen ist. Die Wertigkeit ist eine andere, dass man auch viel gelassener reagiert, ruhiger reagiert und weiß, echte Probleme sehen anders aus. Definitiv, ja, völlig recht. Wenn Kinder in Not sind oder wenn das Kind schwer krank ist, ist das viel wichtiger als irgendeine schlechte Bilanz in der Firma. So ist es. Wobei natürlich auch Bilanzen wichtig sind, das sage ich meinen Mitarbeitern auch immer. Ja, die Zahlen sind ja nicht nur der reine Mammon, das hat ja auch schon alles seinen Sinn. Aber wenn wir mal ehrlich sind, werden ja viele Konflikte auch in den Betrieben nicht über harte Euros geführt, sondern da geht es um viele kleine Egos, die sich da befriedigen wollen und beweisen wollen. Und das regt mich ehrlich gesagt alles nicht mehr auf. Also kann man sagen, dass das Unglück der Trennung, das Unglück des Kindes, vor allen Dingen dein Sohn hat dir dieses Glück beschert, was du uns gerade geschildert hast. Ja, so kann man sagen. Im Prinzip bin ich durch die Krise ein bisschen näher auch an mich selber herangekommen und auch an das, was wirklich wichtig und richtig ist. Mhm. Wobei ich sagen möchte, also das hört sich jetzt alles so einfach an, die 5 Jahre waren hammerhart, was du dann auch an Kämpfen musst vor Gericht, dass man dir dein Kind nicht wegnimmt, weil es mal gerade wieder eine schlechte Phase in der Schule hatte, vielleicht da auch provoziert hat und. Also da hängen ganz, ganz viele weitreichende Sorgen dran. Das ist mir völlig klar. Aber jetzt ist das so, dass du auch ein Einvernehmen mit deiner Frau hast und dass das alles gut geregelt ist mit den Kindern. Im Moment läuft das ja gut und ich hätte vor 5 Jahren gesagt, das reicht mir nicht, aber ich muss mittlerweile sagen, ich bin froh, was ich habe und werde auch froh sein, wenn es dabei bleibt und nicht wieder irgendwie durch irgendwelche Konflikte zerstört wird. Ja, das ist doch ein Wort. Ich danke dir, Martin, dass du uns deine Geschichte und deine Sichtweise des Themas geschildert hast. Das war sehr, sehr interessant. Ich danke dir vielmals und wünsche alles Gute. Danke gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Und wir machen gleich weiter mit unserem Thema. Und ich begrüße herzlich die Heidi. Heidi ist 70. Guten Morgen, Heidi. Guten Morgen, Domian. Hallo, Heidi. Schön, dass du da bist. Ja, und zwar bei mir geht es um Folgendes. Ich war 13 Jahre mit meinem Lebensgefährten zusammen. Und der hat mich 13 Jahre nur betrogen. Wir waren 3-mal vorm Standesamt, um da das Aufgebot zu bestellen. Und 3-mal hat mein 17 gesagt, Heidi, geh nach Hause. Und das habe ich 3-mal gemacht. Ja, und das Aufgebot war wirklich bestellt und dann bist du an dem Tag. Wir wollten das bestellen. Ihr wolltet das bestellen. Achso, okay. Wir wollten das bestellen. Und immer kam der und immer kam der innere Schweinhund und hat gesagt, Heidi, hau ab. Heidi, geh nach Hause. Das habe ich auch gemacht. Ja. Und 1999 ist er dann verstorben. Ja. Und da kam das große Erwachen. Was kam da? Da kam mein Unglück auf mich zu. Der hatte 80.000 D-Mark Schulden, Spielschulden. Und dann kam mir so in den Sinn, wenn ich den Mann geheiratet hätte. Hättest du die Schulden? Hätte ich die Schulden vom Allerfeinsten. So konnte alles an dir vorbeigehen. Das ist richtig. 80.000 Euro? 80.000. Der hat von mir Unterschriften gefälscht, um Kredite aufzunehmen. Der hat Lohnabrechnungen an die Kreditinstitute geschickt, nur um an Geld zu kommen. Und das ging 13 Jahre so. Habt ihr auch zusammen gewohnt? Ich hab das erst gar nicht so, okay, er ging mal an Automaten und. Mhm. Aber war dann auch nicht ehrlich zu mir. Ja. Ihr habt auch in einer Wohnung zusammen gewohnt. Wir haben zusammen 13 Jahre zusammen gelebt. Das heißt, man war ganz eng und hat alles beobachtet. Ja, ja. Er hat dich jetzt materiell sehr betrogen und hintergangen. Hat er dich auch mit Frauen hintergangen? Nein. Das nicht? Nein, da war er zu faul. Ah ja. Ja, ja. Wie hat er denn damals darauf reagiert, wenn du dreimal das wieder abgesagt hast, dass ihr heiratet? Ja, beim dritten Mal hat er dann gesagt, ach, weißt du was, jetzt gehen wir erst, wenn du wirklich so weit bist. Wie hast du es ihm denn erklärt, dass du immer wieder zurückgegangen? Ja, beim ersten Mal habe ich gesagt, ich gehe eine rauchen. Ja gut, aber irgendwann musst du ja mal was mit, ja, ja, mit Hand und Fuß beim sagen. Beim zweiten Mal habe ich gesagt, ich gehe auf die Toilette und bin ich immer wieder, ich bin nicht wieder zurück, bin da nach Hause gefahren. Natürlich war Zoff zu Hause. Also das war dann doch auf dem Standesamt? Auf dem Standesamt, ja, ja. Ach doch, ja, ja, das hatte ich gerade dann doch nicht verstanden. Ne? Und beim dritten Mal habe ich dann gesagt, ach, weißt du was, lass uns essen gehen und wir überlegen uns das nochmal und. Und er hat nicht weiter da so gebohrt bei gar dir? Gar nicht. Das ist auch komisch, ne? Ja. Eigentlich, ja. Jeder normale Mann hätte gefragt, was ist denn mit dir los? Wieso gehst du zur Toilette oder was rauchen, wenn wir unser Aufgebot aufbestellen wollen? Nein. Er hat es dann so hingenommen. Ja, ja. Und kannst du im Nachhinein? Ja, und mein Fehler war, ich habe ihm vertraut. Mhm. Der hat alle Schriftsachen gemacht und ich habe mich da um nichts gekümmert. Hat er dich denn auch um Geld betrogen? Jein. Wie gesagt, er ging ja schon, wenn er Kredite aufgenommen hat. Ja. Ja. Mit meinen Unterlagen. Aber dann musstest du ja auch dafür haften, oder wie war das? Der hat immer die Post abgefangen. Ich habe am ganzen Tag gearbeitet. Mhm. Und er hatte nur Spätschicht und da hat er immer die Post abgefangen. Und so, wenn ich wirklich mal einen Brief hatte, hat er gesagt, ach, das, ich mach das schon. Aber nachdem er dann gestorben war, wurde alles auf den Tisch gelegt. Was hast du de facto an Verlusten durch diesen Mann finanziell gehabt? Also, wie gesagt, er hat ja einmal meine Unterschrift so wirklich nachgemacht, dass ich nach seinem Tod hatte ich einen Anwalt, einen Schriftgutachter. Ach. Und ich bin damals um 40.000 D-Mark nicht drumherum gekommen. Die musstest du zahlen? Die musste ich zahlen. Boah, das ist ja eine wahnsinnige Menge. Da habe ich bezahlt bis 2004. Wahnsinn. Ja, das war dann mein Glück im Unglück. Ja, das Glück im Unglück, dass du dreimal Nein gesagt hast oder weggegangen bist. Ja, also ich hätte nicht über den Schuldenberg weggucken können. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man dann jemanden zu Grabe getragen hat, das war der Partner, mit dem du 13 Jahre zusammen warst, und dann werden einem so die Augen geöffnet über diesen Menschen? Hass. Hass. Hass. Bis heute? Heute nicht mehr. Also heute sind Jahre vergangen und aber manchmal denke ich noch so, wie dumm war ich. Aber naja, es ist vorbei. Aber wie gesagt, ich hatte Hass. Weißt du, abgesehen von den Sachen, die du gerade schon genannt hast, was der mit dem Geld so gemacht hat? Verspielt. Alles verspielt. Alles verspielt. Mhm. Der hat von sein, er hat dann Erbe gekriegt von seiner Mutter. Mhm. Und da kam er nach Hause, da war ich da nicht mit, da kam er nach Hause und sagte, guck mal, ich habe 3.000 Mark gekriegt, mehr war nicht drin. Mhm. Und dann kam seine Mutter zu Besuch und sagt, was habt ihr denn mit die 15.000 Mark gemacht? Eieieie. Hallo, habe ich gedacht. Aber da warst du doch auch schon ein bisschen vorgewarnt, oder? Ja, ja. Ich glaube, dass dein Unterbewusstsein schon ganz lange vorgewarnt war, sonst hättest du den geheiratet. Ja, vielleicht hast du viele Dinge auch einfach so weggewischt. Da kam ja noch dazu, er hat immer zu mir gesagt, also wenn ich mich von ihm trenne, dann nimmt er sich das Leben. Ach so, das auch noch, so. Die Erpressertour auch noch. Ja, ja. Ist er schnell gestorben? Ja, innerhalb von 3 Tagen. Mhm. Und wie gesagt, da habe ich das ja noch nicht gewusst. Mhm. Ich konnte da nachts nicht schlafen und da bin ich aufgestanden, habe die ganzen Unterlagen im ganzen Wohnzimmer ausgebreitet. Mhm. Und da bin ich von einem Extrem ins Wahnsinn. Andere. Wahnsinn. Aber da warst du ja im Wechselbad der Gefühle. Zunächst die Trauer, er war gestorben. Ja. Da wusstest du es ja noch nicht. Und dann plötzlich siehst du das und es schlug um in Hass. Ja. Da war mein erster Gedanke, Gott sei Dank habe ich nicht geheiratet. Das war mein erster Gedanke. Als die Beerdigung war, wusstest du da schon was? Ja. Ja. Wie war das denn dann für dich auf der Beerdigung? Ich hatte ein steinernes Gesicht. Mhm. Also wie aus Stein. Mhm. Ich konnte nicht weinen. Ich weiß auch nicht. Ich habe das alles an mir vorbeiziehen lassen. Und wenn seine Mutter dann sagt, ach, das war ja so ein guter Mensch, ich sage ja, ja. Achso, du hast es der Mutter nie erzählt? Nee. Hast du sonst überhaupt irgendjemandem erzählt, so aus deinem Umfeld? Meiner Tochter. Ah ja. Und die hatte vorher auch nichts gewittert, dass da was nicht stimmt? Nee, gar nicht. Mhm. Weil wir wohnten hier schon in den alten Bundesländern, meine Tochter noch in neuen Bundesländern. Mhm. Und ich habe die damit auch nicht belasten wollen. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe immer, nur wo dann eben dieser Punkt kam, ja, 40.000 D-Mark blieben eben an mir hängen. Und das ist schlimm. Das ist furchtbar. Ganz, ganz schlimm ist das. Hast du den Eindruck, dass so in den ersten Jahren, dass ihr auch wirklich ineinander verliebt wart? Ja, das schon. So die ersten 5, 6 Jahre, ja. Mhm. Aber und dann haben wir nur noch gelebt wie Bruder und Schwester. Ah ja, ja. Ja, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ja, aber ich glaube, dass du wahrscheinlich schon irgendwie das Unterbewusstsein tastet sich da so vor und irgendwie war dir vielleicht vieles schon nicht so ganz geheuer. Ja, also was ich mir dann habe sagen lassen müssen von meinen Bekannten, warst ja nur mit ihm zusammen aus Mitleid. Mhm. Guck mal, wenn der schon zu dir gesagt hast, wenn du mich verlässt, dann nehme ich mir das Leben. Das heißt, das lag ja schon in der Luft, dass das gar nicht mehr so gut lief zwischen euch beiden. Ja, mhm, ja. Ja. Heidi, dann hast du Glück im Unglück gehabt, in der Tat. Das ist wirklich wahr. Das ist wirklich wahr. Ich wünsche dir mein siebter Sinn und mein innerer Schweinhund, die haben mich gerettet. Genau. Ich wünsche dir, dass dir nie wieder sowas passiert. Nein, also beim nächsten Mann hole ich mir erst eine Schufa aus. Ja, das ist ein sehr guter, das ist eine sehr gute Idee, das ist ein guter Tipp auch. Heidi, vielen Dank für deinen Anruf. Bitte, bitte. Alles Gute, tschüss. Jo, danke, tschüss. Glück im Unglück, unser Thema. Sven ist hier, Sven ist 36. Guten Morgen, Sven. Ja, guten Morgen, hallo, Domian. Hallo, Sven. Deine Geschichte zum Glück im Unglück. Also meine Geschichte, ich habe vor einem Jahr eine Frau kennengelernt. Mhm. Wir hatten nur eine reine Sexbeziehung. Bis jetzt eigentlich. Ja. Und mein Problem ist halt an der ganzen Sache, ich bin jetzt sozusagen schwer erkrankt. Jetzt, was ich noch sagen wollte, ganz viel Respekt vor dem Thema, muss ich sagen. Ja, das finde ich allerdings auch. Schön, dass du sagst. Habe ich sehr viel Respekt davor. Ja. So, gut, ich habe bei mir hat sich rausgestellt, ich habe vor 6 Monaten einen Unfall gehabt bei der Arbeit. Was für ein Unfall war das genau? Ich bin umgeknickt mit dem Fuß und dann hat sich rausgestellt, dass ich eine Glasknochenkrankheit habe. Und aber das hat sich bei mir alles aufs Knie bezogen mittlerweile. Also mein Knie ist mittlerweile so geschädigt, also ich bin jetzt schon 9-mal operiert worden. Ich werde jetzt nächste Woche nochmal operiert. Und du hast das nie vorher in deinem Leben bemerkt? Doch, ich habe schon gemerkt. Ich habe immer Probleme gehabt im Knie. Ich habe immer immer so Probleme gehabt. Ich konnte nie richtig laufen. Ich habe immer Schmerzen gehabt im Knie drinnen. Aber Glasknochenkrankheit heißt doch, so habe ich es bisher kennengelernt. Auf die Knochen bezogen, ja, genau. Dass die Knochen sehr schnell brechen und porös sind und... Genau, genau. Und bei mir war halt das Problem, die haben es erst auf Tumor bezogen und sonst irgendwelche Sachen. Und ich habe jetzt also sehr viele Untersuchungen hinter mir gehabt. Mhm. Und das Knie ist kaputt? Das Knie ist komplett kaputt. Okay. Also ich habe jetzt 9 OPs hinter mir. Ich habe jetzt noch einmal nächste Woche ein und habe noch mal am 29. Am 29.01. noch mal eine. Wie bewegst du dich fort? Auf Krücken? Nur auf Krücken. Ja. Mhm. Und ja, ich habe halt in der Frau meine große Liebe gefunden. Also es war nur reine Sexbeziehung. Ach, und jetzt verstehe ich. Also das Unglück ist natürlich deine Erkrankung, die jetzt ausgebrochen oder klar geworden ist. Und, genau. Und das Glück das ist, dass du... Das aber nie gewusst. Das hast du nie gewusst. Hat man diese Erkrankung nicht von Geburt an? Doch, die hat man von Geburt an. Ne? Aber ich hab's vorher nie festgestellt gehabt. Also ich habe da nie drauf was gegeben. Weil ich bin immer ein Arbeitermensch gewesen. Immer, ich wollte immer arbeiten. Ich bin immer arbeiten gegangen. Jetzt sitze ich halt zu Hause und weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe mal eine Zuschauerin kennengelernt, die auch eine Glasknochenkrankheit hatte. Und da war das so, als wir uns begegneten, und da sagte sie, wenn du mir die Hand gibst, gib mir vorsichtig die Hand, denn wenn du etwas zu fest zudrückst, kann es sein, dass meine Hand bricht. So schlimm ist es bei mir noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Bei mir ist es halt das Problem, bei mir hat es jetzt sich alles jetzt gerade nur auf das Kniegelenk bezogen. Verstehe. So, jetzt ist das große Glück, dass diese Frau, die eigentlich eine reine Sexgeschichte für dich war, dass diese Sexnummer, sage ich mal so salopp, sich umgewandelt hat. Die Frau hat mir eigentlich nur wehgetan. Ein Jahr lang. Nur wehgetan. Warum hat sie dir wehgetan? Ich weiß nicht. Sie hat mich immer irgendwie zurückgestoßen. Wenn ich ihr gesagt habe, ich liebe sie, dann... Ach so, ich dachte, du wolltest auch nur eine Sexbeziehung haben im Laufe des Jahres. Nein. Es ist komisch. Es war für mich eine Frau, wo eigentlich in meinem Schema nie reingefallen ist. Ich habe sie kennengelernt über Single-Seite. Ja. Und es war eine Frau für mich, wo eigentlich nie mein Schema reingefallen ist. Alle Freunde haben zu mir gesagt, Sven, was willst du mit dieser Frau? Aber du warst gleich verliebt und sie wollte nur Sex. Ja, sie wollte nur Sex. Wie das bei den Frauen so ist. Genau, und dann hat sie mir ihre Eltern vorgestellt, hat mir ihr Kind vorgestellt und sie hat mich mit ihrem Laden reingenommen, wo sie dann eröffnet hat in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Ja. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Genau, jetzt hat sie das Blatt gewendet bei uns. Wie kam das, dass sie jetzt sich dann auch dir also herzensmäßig zugewendet hat? Das Problem war ganz einfach bei uns. Ich habe sie dann angelogen, also im Sommer jetzt diesen Jahres. Mhm. Und es tut mir auch schrecklich leid, dass ich sie angelogen habe. Was hast du denn gelogen? Ich habe meinen Job verloren. Ja, und das hast du ja... Und habe ja dann durch meine Krankheit. Ja. Und habe ja gesagt, ich habe einen neuen Job. Und durch meine beste Freundin hat sie halt erfahren, dass ich keinen neuen Job habe. Und sie war halt tierisch enttäuscht. Aber kurze Zwischenfrage, wieso hast du denn das gemacht? Das ist doch keine Schande, aufgrund einer Krankheit seinen Job zu verlieren. Domian, für mich war das einfach nur, ich bin Mann, ich will Familie ernähren, ich will eine Frau ernähren, ich will zeigen, dass sie was kann. Mhm. Du wirst das auch als der Starke dastehen, der was leisten kann. Und für mich war halt das Schreckliche an der ganzen Geschichte. Ich habe gekämpft um mich selber in dem Moment, weil ich habe mich dann danach, wo ich meinen Job verloren habe, habe ich mich im Alkohol versenkt und wollte von nichts mehr was wissen und wollte von keinem Menschen mehr was wissen und habe mich vergraben in mich selber. Mhm. Aber dann hat sie das erfahren, dass du sie belogen hast, und wie ging es dann weiter? Und ja, sie hat dann halt die Freundschaft, also sie hat das Ganze beendet mit mir und hat alles beendet mit mir. Die wollte von mir nichts mehr wissen und ich habe halt weiter gekämpft, immer wieder weiter. Mhm. Sie hat mich dann bei Facebook geblockt, hat mich dann bei WhatsApp geblockt und hat alles gemacht. Und dann habe ich mich halt mit einer neuen Facebook-Seite angemeldet und habe dann weiter gekämpft um sie. Und sie hat mich aber dann nicht mehr geblockt. Mhm. Und dann hat sie mir irgendwann mal erzählt, sie hat einen neuen Mann kennengelernt. Dann habe ich zurück gesagt, gut, ich lasse dich in Ruhe. Und irgendwann hat sie dann halt mal gelesen bei Facebook, dass ich eine schwere Krankheit habe. Und dann kam sie plötzlich wieder. Ach so, von, da. Ach, so spät hat sie das dann erst erfahren mit der Erkrankung. Ja, nur durch Facebook hat sie das erfahren. Und kann man sagen, dass diese Krankheit bewirkt hat, dass sie sich dir wieder zugetan hat? Ja, kann man so sagen, und, ja. Auf eine Art und Weise, wenn ich jetzt auch gerade drüber heule, aber es hat mir wehgetan, weil ich hab die Frau geliebt, es war irgendwo, auf gut Deutsch gesagt, ja, böse gesagt jetzt, ein Mülleimer, wo ich nicht mal angeguckt hätte, vor Jahren, ja. Ja. Aber sie hatte inzwischen noch wieder neun, aber den hat sie, was ist mit dem? Nee, sie hatte keinen neuen. Achso, das stimmt ja gar nicht. Das hatte sie nur gesagt, um mich loszuwerden. Würdest du denn sagen, der Jetzt-Zustand ist, dass ihr so ein richtig tolles Liebespaar seid? Mit Liebe kommt sie nicht ganz klar. Bitte? Mit dem Thema Liebe kommt sie nicht ganz klar. Was heißt das? Ich darf nur, sie sagt zwar, sie... Also ihr Schwester sagt immer zu mir, sie liebt mich, ja. Mhm. Aber sie sagt es dir nicht. Aber sie sagt mir nicht, damit kommt sie nicht klar. Sie kommt mit dem Thema Liebe nicht klar. Da kommt sie gar nicht mit klar. Bist du denn zufrieden in der Beziehung, wie das jetzt läuft? Ja, ich bin sehr zufrieden. Das schon. Und ich bin überglücklich. Also ich heule sogar gerade, ganz ehrlich gesagt. Also auch wieder, genau wie sein sollte bei unserem Thema, ein Glück in diesem großen Unglück deiner Erkrankung. Das ist so, ein ganz großes Glück so für mich gerade. Ja, so fügt es sich manchmal. Sven, ich gratuliere dir zum Glück und hoffe, dass sie auch mal ein bisschen lockerer wird und vielleicht auch mal über die Lippen bringt, dass sie dir sagt, ich liebe dich. Darf ich noch ganz kurz was sagen? Ja, klar. Also ich weiß nicht, sie hört es bestimmt nicht, aber sie schläft jetzt, ich weiß es. Aber ihre Freundinnen hören bestimmt zu. Mhm. Elke, ich mag dich ganz arg. Du bist das Beste, was mir im Leben passieren konnte. Und du warst der beste Mensch, wo ich je hatte. Und du bist jetzt in dem ganzen Schicksal, was ich jetzt habe gerade, bist du immer hinter mir gestanden. Und du bist der beste, absolut beste Mensch, was mir in meinem Leben passieren konnte. Das wird Elke bestimmt erfahren, Sven, da bin ich ganz sicher, auch wenn sie jetzt gerade schläft. Sie wird es von irgendjemandem erfahren. Ich wünsche dir und euch beiden natürlich viel Glück und alles Gute und was deine Krankheit anbelangt, dir natürlich auch wirklich gute Besserung und dass du stabil wirst oder bleibst. Alles ja, Liebe, alles Gute, Sven, von Herzen. Ich melde mich bei euch wieder, wenn es irgendwie geklappt hat, dass man irgendwann mal sagen können, wir lieben uns. Ja, das finde ich eine schöne Idee, das mach bitte. Mach ich auf jeden Fall. Sven, ciao, alles Gute, tschüss. Danke, ciao. 1.42 Uhr haben wir und das ist die Zeit für Karl, 32. Guten Morgen, Karl. Ja, guten Morgen, hallo. Ja, hallo, Karl. Grüße dich. Glück im Unglück. Glück im Unglück, genau. Hattest du? Ich hatte und habe es immer noch, also das Glück. Ja? Das Unglück ist vorüber. Gott sei Dank. Ja, und zwar also seit der in der Pubertät. Nach der Pubertät habe ich festgestellt, dass ich an Hyperhidrose leide. Was ist das? Das ist übermäßiges Schwitzen. Mhm. Das gibt's an verschiedenen Körperteilen und bei mir war es eben im Achselbereich. Ausschließlich im Achselbereich? Genau, ausschließlich im Achselbereich. Und was heißt übermäßiges Schwitzen? Sag mal ein Beispiel. Ja, also du strengst dich kaum an und kommst schon ins Schwitzen. Direkt nach der Dusche hast du eigentlich schon große Schweißflecken wieder. Und die Suppe läuft raus. Genau, und du schwitzt auch im Winter, wo es überhaupt gar nicht warm ist oder es keinen Grund gibt zum Schwitzen, ja, weil du bist nicht Bewegung und trotzdem schwitzt du einfach. Ja. Hat dir dieses Schwitzen auch in irgendeiner Form etwas mit Stress zu tun? Naja gut, also wenn ich jetzt in einer Stresssituation war, war es natürlich noch viel ausgeprägter. Aber es war auch, wenn du ganz entspannt vom Fernseher saßt, dann war es auch. Ja, zu Hause eher weniger, eher wenn ich dann das Haus verlassen habe oder eben auch, sagen wir mal, ich war im Verkauf, habe mit Kunden zu tun gehabt. Oh, großes Problem. Großes Problem, genau. Und da kam dann auch der eine oder andere Spruch eben mal. Man hat sich so ein bisschen, sagen wir mal, versteckt, man hat die Arme wenig gehoben. Mhm. Also so ein kurzes Beispiel, ich wollte einer Frau irgendwie so einen Stuhl nach oben heben und dann habe ich irgendwie fast fallen gelassen, weil ich meinen Arm gar nicht gehoben hatte. Also ich bin von Grund aus eher ein eitler Mensch. Ja, und habe sowas dann mehr versteckt eben. Man auch, gilt ja dann ja als ungepflegt, wenn man so riesige Schweißflecken unterm Arm hat. Ja, genau. Und das hat so zu mir überhaupt gar nicht gepasst. So bin ich eben so mit umgegangen. Naja, es war auf jeden Fall so, hat mich so stark belastet, dass ich auch den Schritt gemacht habe, eine Schweißdrüsenoperation eben machen zu lassen. Eine Schweißdrüsenoperation? Ja. Unter den Armen? Unter den Armen, ja, genau. Das ist also wie so eine Fettabsaugung, nur dass dann eben Schweißdrüsen abgesaugt werden. Mhm. Und da hat es dann eben 3 Monate angehalten. Das war sehr teuer, hat auch sehr weh getan. Mhm. Und nach 3 Monaten war die Misere eben wieder da und das Schwitzen ging von vorne los. Ach, also das hat leider nicht gewirkt bei mir. Das heißt, wie teuer war die Operation? Na, das war so 2.500. Und die hast du privat bezahlt wahrscheinlich? Ja, genau. Und danach? So stark belastet im Endeffekt, ja. Verstehe. Und danach war es wieder wie vorher? Und dann war es erstmal 2 Monate okay. Also ich habe gar nicht geschwitzt. Mhm. Das war wahrscheinlich auch durch die Behandlung eben, ne, dass da so ein Effekt war. Da wurde ja auch was reingespritzt, dass das eben so ein bisschen sich aufbläht, die Haut, dass man da besser drankommt an die Schweißdrüsen. Mhm. Und dann kam das Stück für Stück wieder. Und ich habe immer in den Spiegel geguckt, weil es total happy. Und dann, als ich gemerkt habe, dass die Nässe wiedergekommen ist, war für mich halt die Welt wieder zusammengekommen. Aber Karl, wie ist das möglich, wenn man die Schweißdrüsen entfernt hat unter den Armen? Wie kann man dann schwitzen? Naja gut, also vielleicht war der Operateur nicht der Beste. Ne? Vielleicht, ja. So, aber vielleicht wurde die Operation nicht ordentlich ausgeführt. Ja, die Vermutung hatte ich gerade auch zuerst. Genau. Aber wahrscheinlich geht die Geschichte jetzt noch weiter, denn es kommt irgendwie ein Glück noch. Da kommt noch ein Glück, genau, und zwar meine heutige Frau, mit der ich heute verheiratet bin, da habe ich das dann irgendwann nach Biegen und Brechen, die hat ganz genau drauf gedrängt, was ich denn hätte, und habe ich das dann erzählt. Und die hat dann in ihrem Freundekreis mal nachgehört und hat tatsächlich eine Freundin gehabt, die dasselbe Problem hatte und die dafür schon eine Lösung gefunden hat. Mhm. Und zwar ist das eine Rezeptur von einem Dermatologen gewesen, der hier bei uns aus der Stadt kommt. Und zudem bin ich dann mal hin, habe mir die Rezeptur mal verschreiben lassen, habe das getestet. War das eine Rezeptur für ein Deo? Ja, genau, für ein Antitranspirant. Ja. Und habe das dann angewendet und am nächsten Tag war ich komplett trocken und bin aus allen Wolken gefallen im Endeffekt. Ja. Und bis heute? Bis heute, ja. Ach. Ja. Und das Beste ist, ich habe daraus eben dann gesagt, okay, das Problem haben mit Sicherheit noch sehr viele andere Menschen. Das haben viele, ja, in der Tat. Und kennen dadurch, haben da auch keine Lösung dafür. Und ich habe daraus dann eben ein Produkt gemacht, habe dem Ganzen ein Gesicht gegeben und bin eben jetzt dadurch heutiger, erfolgreicher, also Unternehmer geworden. Ach, das gibt's ja nicht. Das heißt, du hast ein Deo jetzt hergestellt? Genau. Auf der Rezeptur, auf der Basis des Arztes? Genau, ich habe mit dem Arzt dann zusammengearbeitet. Wir haben dann da noch ein bisschen dran rumgefeilt, haben das hautverträglich gemacht, weil nicht jeder kann ein Antitranspirant anwenden, weil das, sagen wir mal, ein bisschen stärker wirkt als ein normales Deo. Mhm. Du kommst ja mit einem normalen Deo kommst du nicht mehr klar, da musst du dann eben den nächsten Schritt gehen, Antitranspirant. Ja, und jetzt habe ich heute eine erfolgreiche Firma. Das ist ja völlig verrückt. Du lebst von diesem Deo? Von diesem Deo, ganz genau. Ach. Ich habe daraus noch eine Linie gemacht, habe da jetzt noch weitere Produkte mit dazu genommen und Das ist ja wirklich eine wirklich irre und tolle Geschichte. Ja, also nach mir und meiner Frau benannt, die ganze Geschichte. Aber sag mal, wenn man so überhaupt kein, du warst ja kein Unternehmer, du warst im Verkauf tätig, ne? So habe ich es gerade verstanden vorher. Genau. Wie stampft man denn dann so eine kleine Firma, so eine Fabrik aus dem Boden? Naja, also wie gesagt, das war, aus dem Verkauf kommst du, das hat unmittelbar ja damit auch ein bisschen was zu tun, das Einmaleins, das Verkaufen lernst du ja in deiner Ausbildung. Ich habe mich dann nebenbei noch weitergebildet, habe meinen Betriebswirt gemacht, habe so zusätzlich dann noch Einblicke bekommen, wie man so eine Firma führt. Ja, und dass ich hinter einem Produkt stehe, ist ja selbstverständlich. Du hast auch so eine richtige kleine Fabrik, wo das in die Dosen reingepumpt wird. Ja, genau. Wie viele Leute arbeiten bei dir? Aktuell sind es 5 Personen. 5 Personen. Und dieses Deo, wir können und wollen natürlich keine Schleichwerbung jetzt hier machen. Ich bitte dich um Verständnis. Nein. Nur meine Frage, kann man das überall kaufen? Ist es im Drogeriehandel oder im Supermarkt erhältlich? Oder wie geht das? Also wir vertreiben das aktuell über unseren Online-Shop im Endeffekt. Mhm. Und man kann es noch in Apotheken bekommen und kann das, wir liefern jetzt auch über die Grenzen hinaus. Ja. Das heißt auch Österreich, Schweiz und ja. Und der Gewinn wird so aufgeteilt zwischen dir und dem Arzt wahrscheinlich, weil der hat's ja erfunden. Naja, gut, also wir haben uns da schon geeinigt. Im Endeffekt habe ich das alles ins Rollen gebracht und habe auch alles bei denen gemanagt. Von daher habe ich da sehr große Anteile dran. Verstehe. Aber er kriegt ab und zu mal das Deo für seinen Sohn oder so. Er kriegt ab und zu mal jedes Jahr zu Weihnachten ein paar Deos. Und es gibt wirklich, das hört man ja immer wieder bei heftig wirkenderen Deos, keine Nebenwirkungen, Ausschläge, Abszesse oder so etwas? Überhaupt nicht, nee. Also wir haben das ja verträglich, hautverträglich gemacht, da ist ja Substanzen drin wie im normalen Deo eben auch, nur natürlich ein bisschen stärker konzentriert, ne? Mhm. Und ja, dann gibt's da noch eine Pflegecreme mit dazu, die kannst du dann auch auftragen, damit du auch als, sagen wir mal, hautempfindliche Hauttüten eine Lösung da für das übermäßige Schwitzen eben überhaupt bekommen kannst und auftragen kannst. Wir haben jetzt gerade so gelacht, aber eigentlich wäre ich, glaube ich, wenn ich der Hautarzt wäre, ein bisschen sauer. Weil er ist ja der kreative Teil dieser Geschichte. Ohne ihn und seine Rezeptur gäbe es dich nicht. Als Unternehmer. Ja, das stimmt schon. Ja. Aber er empfiehlt heute noch meine Produkte an seine Patienten weiter, von daher gehe ich also er ist nicht sauer und ihr seid nein, wir sind da völlig im Reinen. Im guten Einvernehmen gegangen. Das ist eine tolle Geschichte, Karl. Also da sieht man auch, wie das Schicksal so verwurstelt laufen kann, ne? Und sich dann zum Guten fügt. Ganz toll. Hätte ich nie gedacht. Danke für die schöne Geschichte und dir und deiner Familie alles Gute. Nicht zu danken. Tschüss, ciao, Karl. Ciao. Tschüss. Ciao. Das ist ja wirklich toll. Das gefällt mir. Mit wem sollen wir weitermachen? Mit Patricia. Mit Patricia. Und die ist 41. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Patricia. Jetzt bin ich gespannt auf dein Glück. Also ich hatte ein Wahnsinnsglück, weil auf mich mal geschossen wurde. Ach du lieber Himmel. Warum? Ja, ja. Warum? Ja, halt so wild. Also wie gesagt, das war mein Glück. Fünfmal geschossen, 4 Treffer, aber überlebt. Wer hat geschossen und warum? Ja, warum? Das ist heute immer noch nicht so raus. War ein Verwirrter und hat geschossen, weil er ihm war danach, laut Aussage. Also er, auf der Straße irgendwo? Vor der Gaststätte, wo ich gearbeitet habe. Mhm. Und er hatte mit einem Gast da so ein Disput und ich bin dann raus, um die Polizei zu rufen. Und er dachte, jetzt muss das mal raus und wenn ich da drinnen schieße, gehe ich jetzt raus und die hat den Hörer am Ohr und dann lassen wir es los. Und hat dann auch das, ich glaube, ja, 5 Kugeln waren es. Und eine ging daneben, 4 haben mich getroffen. Wo haben die dich getroffen? Oh, rechter Arm, rechte Rippengegend, Brust, Leiste. Mm. Also so komplett den Oberkörper, den mittleren Körper, ja. Was ist das für ein Gefühl, einen Schuss abzubekommen? Man merkt es nicht. Mhm. Man merkt es nicht. Also den einen Schuss merkt man nicht. Das tut nicht? Es tut nicht weh. Es tut nicht weh. Es tut absolut nicht weh. Das Problem ist, diese Wucht, die haut einen schon um. Genau, schlägt es einen nicht zurück. Genau, die haut einen ein bisschen um und war wahrscheinlich mein Glück, weil ich bin dann so links rum und deswegen waren die anderen beiden Durchschüsse auch nicht unbedingt so heftig, wo sie eigentlich hätten treffen können, wenn ich gestanden hätte. Und du bist dann zu Boden gegangen. Ich bin zu Boden gegangen, ja, habe aber alles mitbekommen. Da vergingen Sekunden oder Minuten. Man hat das Gefühl, es sind Stunden, aber es sind wirklich nur Sekunden. Und und wann setzte der Schmerz dann ein? Spät, also relativ spät. Noch vor Ort, noch am Tatort? Ja, ja, noch da, aber man hat so viel Adrenalin im Körper. Mhm, ich habe dann organisatorische Dinge geregelt, ruf den Chef an und meine Kollegin kam dann irgendwann wieder raus und er ruft den Chef an und macht dies und macht das und macht dies. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Hammer, ja, aber man merkt es nicht. Also, wie lange liegt das zurück jetzt? 12 Jahre. Bist du danach wieder komplett gesundet? Nicht ganz. Was hast du zurückbehalten? Also ich habe von den 4 Schüssen, habe ich einmal, der durch die Leiste ging, der hat die Hüfte zertrümmert. Und da wurden dann nach 3 OPs festgestellt, neu. Also ich habe dann eine neue Hüfte bekommen, wo ich eigentlich lapidar sage, ich kann alles genau, fast genauso wie vorher. Mhm. Und also das nenne ich Glück. Ich das weiß nicht. Das nenne ich allerdings auch wahnsinniges Glück. Du hättest ja niemanden, der 4 Treffer bekommen hat, der dann noch über sämtliche Sachen springen konnte. Und der Täter war ein Wirrer, ein Irrer? Ja, er war schon verwirrt. Kanntest du den? Ja, klar. Also dadurch, dass ich in der Gaststätte ja gearbeitet habe, habe ich ihn ja kennengelernt und konnte auch beurteilen, dass er sie nicht alle hatte. Also und das war wirklich Zufall, dass er dich getroffen hat. Das hätte jeden anderen auch treffen können. Das weiß ich nicht. Also laut seiner Aussage hat er schon mich so ein bisschen im Blick gehabt. Aber man blickte da auch nicht durch. Die Aussage war so verwirrt. Aber er hatte keinen Grund, auf dich eigentlich zu schießen. Nein, nein, nein. Keine alte Geschichten irgendwie. Gar nichts, gar nichts. Nein, nein. Also in der Zeitung stand ja dann immer sehr viel oder da werden ja Sachen dann aufgebauscht und überhaupt gar nicht. Ja, nachdem er die Schüsse abgegeben hatte, bist du zu Boden gegangen, wie du es gerade geschildert hast. Ja. Was passierte dann? Ist er weggelaufen? Nee, der ist stehen geblieben. Ich glaube, der war geschockt vom Abdrücken. Wie gut, dass er nicht nochmal geschossen hat. Nee, die war ja leer. Ach, die war leer. Ach so. Ja. Er hat sie selbst gefüllt, und also zwei Patronen selbst gefüllt und hatte so einen Trommelrevolver, da passen 6 rein, aber ich glaube, er hatte nur 5. Mein Gott, wenn da mehr drin gewesen wären, hätte er wahrscheinlich noch mehr geschossen. Ja. Also er war ja so, dass er noch im Polizeiwagen sagte, es sollte eigentlich erst am anderen Tag knallen. Dann richtig, er hatte noch mehr Waffen. Und er wäre dann lieber an dem anderen Tag reingegangen und hätte dann wild um sich geballert. Da war ich eigentlich schon ganz froh, dass es mich getroffen hat, ganz alleine. Und dass es so abgelaufen ist, dass er da nicht noch einen Amoklauf gemacht hat, ja. Zu was ist dieser Mensch verurteilt worden? 5,5 Jahre. 5,5 Jahre Knast. Mhm. Ja. Das heißt, man hat ihn nicht als krank qualifiziert. Ja, doch, er wäre Alkoholiker, weil er hatte ja 3,663, keine Ahnung. Aber für jemanden, der jeden Tag trinkt, ist das ja eigentlich nichts. Und wie kam der an die Waffen? Oder an die Waffe? Ja, gute Frage. Also ich weiß, er hatte eine aus der USA. Mhm. Die anderen, mein Gott, die kriegt man noch gekauft. Das ist ja... Ja, man kriegt auf den Schwarzmarkt oder ja, wie auch immer, man kriegt sie, man will, ja. Mhm. Und er hatte sich aber wohl aus den USA auch zum selber Drücken von Patronen, wo man die selber füllen konnte, hat er sich wohl aus den USA kommen lassen. Mhm. Und ich weiß nicht, also die haben noch 3 Waffen gefunden. Und ja, ich meine, da hätte er ja, wer weiß, was anrichten können. Ja, also. Hallo. Aber ich meine, er hat ja... So schon, weil hätte was ganz Schlimmes anrichten können, hätte dein Leben zerstören können. Klar. Was ja fast gelungen wäre. Wie viele Wochen oder Monate hast du wegen dieser Attacke im Krankenhaus verbracht? Also, es war gar nicht so lange. Es waren 4 Wochen oder 5 Wochen, glaube ich. Es war gar nicht so lange. Aber da stand ja noch nicht fest, was mit der Hüfte ist. Und man hat ja bei so einer Verletzung hat man dann diese Partikel im Körper. Ja. Ich habe immer noch Schrot im Körper, weil er hatte sich ja 2 Patronen mit Schrot gefüllt. Die habe ich im Körper, die bleiben auch drin. Verursachen diese Restbestände Schmerzen? Noch nicht. Kann das irgendwann sein? Mag sein, ja. Der Arzt sagte, also die lassen wir drin, weil sonst zerfleischt er meinen Arm. Mhm. Hat er sich bei dir eigentlich irgendwann dann mal entschuldigt? Also ich war zwar bei dem Gerichtstermin, aber er musste dann raus. Mhm. Hielt man für besser. Und er wollte sich bei mir entschuldigen. Aber auf eine Art, wo der Richter sagt, hören Sie mal, so nicht, das geht gar nicht. Mhm. Also so lapidar, ja mein Gott, ist ja nichts passiert und lebt ja noch. Und also es war nicht wirklich ernsthaft. Und ich glaube, da war der Richter ganz gut und musste ich dann auch nicht haben, nein. Nun ist der ja lange schon wieder frei, auf freiem Fuß. Hat man da irgendwie Angst, wenn man weiß, der ist jetzt unterwegs wieder, dass der nochmal sowas machen könnte? Also als ich wusste, dass er raus war, war komisch. Aber jetzt ist es ja wieder ein paar Jahre her und da denkt man dann so, ja, jetzt macht er auch nichts mehr. Ja, aber vielleicht auch genau, kann dich das ja beruhigen, dass er dich ja gar nicht besonders als Ziel im Auge hatte, sondern dass du ein Zufallsziel warst. Ja, aber ich glaube, man verliert auch die Angst. Also ich habe heute keine Angst mehr. Wenn man sowas, das ist ja ein Extremerlebnis, ein existenzielles Erlebnis ohnegleichen. Hat sich dein Leben danach verändert? Ja, total. Erstmal ich war ganz anders. Fand es gar nicht gut. Aber mittlerweile muss ich sagen, Gott sei Dank. Also ich müsste fast dankbar sein, dass mir da passiert ist, weil sonst würde ich nicht heute so leben, wie ich lebe. Sag's ganz in ein paar Stichworten noch, wie lebst du? Ich lebe bewusst, ich lebe, kleine Probleme interessieren mich gar nicht. Mhm. Mhm. Ja, die Angst ist viel weniger geworden. Mhm. Also man hat keine Angst mehr vom Sterben, weil so weh tut es auch nicht. Du warst ja schon fast tot. Also, ja, und es tut nicht weh, also denke ich. Ja, aber die Qualität ist auch anders. Ich muss leider aufhören, die Sendung ist vorbei. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Auch. Alles Liebe. Ja. Ciao. Bis dann. Tschüss. In der Technik heute Martin Dannhauser. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Freie Themen noch. Bis dann. Ciao.